single player. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge des Podcasts Singleplayer. Wieder von mir, Andreas Peter, und auch heute bin ich wieder alleine in meinem eigenen Studio. Zuallererst möchte ich mich für die letzte Folge entschuldigen, aber nicht thementechnisch, sondern einfach nur, weil sie komplett mono war. Das lag an meiner eigenen Dummheit. Ich habe nämlich beim Mischen, also in Outer City, bin ich auf eine falsche Taste gekommen. Deswegen lief es im Endeffekt nur über den rechten Lautsprecher bzw. über den rechten Kopfhörer. Das tut mir leid, aber bei Einschalten, Abschalten macht das ja normalerweise der Leo. Deswegen wusste ich auch noch gar nicht, wie das alles geht. Es sei zu entschuldigen, mea culpa. Ich weiß ja, was mein Fehler war, deswegen wird es bei dieser Folge und auch bei allen zukünftigen nicht mehr passieren. Mein heutiges Thema ist die Halo-Reihe, und da gibt es ja zwei Arten, an das Thema ranzugehen. Man könnte zum Beispiel chronologisch storytechnisch oder chronologisch vom Erscheinungsdatum her über die Spiele reden. Ich habe mir gedacht, ich rede chronologisch storytechnisch, weil ich ja auf die Story von den Spielen eingehen möchte, und deswegen sei hier mal die Warnung ausgesprochen: Ich werde alle Teile aus der Halo-Reihe spoilern, indem ich die komplette Story erzählen werde. Deswegen, falls der ein oder andere einen Teil noch nicht gespielt haben sollte und auch nicht wissen möchte, was darin passiert, der sollte das Spiel lieber erst spielen, bevor er diesen Podcast hört, da ich ja keine Shownotes habe, wo man dann in die entsprechenden Kapitel reinspringen könnte. So viel nur dazu, Spoilerwarnung ist ausgesprochen. Fangen wir an mit dem ersten Spiel. Halo Wars. Das Spielsystem. Halo Wars erschien am 27.02.2009 als Exklusivtitel für die Xbox 360. Im Gegensatz zu den anderen Halo-Teilen, über die ich gleich sprechen werde, ist Halo Wars kein Ego-Shooter, sondern ein Echtzeitstrategiespiel. What the meep? Ein Echtzeitstrategiespiel auf der Konsole? Ja, das funktioniert sogar ziemlich gut, ob man es glaubt oder nicht. Nicht so gut wie Age of Empire oder Konsorten auf dem PC, aber dafür, dass es auf der Xbox läuft, ist es wunderbar. Die Story. Wir schreiben das Jahr 2531 auf dem Planeten Harvest. Harvest Moon? Nein, Harvest. Die Allianz ist auf der Suche nach dem Blutsväter-Relikt. Sergeant Forge gelingt es mit seiner Crew, das Relikt zu erobern. Professorin Alan Anders wird geschickt, um herauszufinden, worum es sich dabei handelt. Anders erkennt, dass das Relikt ein Kartenraum ist und entziffert, dass es sich bei den Karten um die Kolonie Arcadia handelt und dass das nächste Ziel der Allianz sein wird. Als das Spirit of Fire, das Schiff, auf dem auch Sergeant Forge wieder ist, in den Orbit von Arcadia gelangt, sind bereits zwei Allianzkreuzer vor Ort und haben zwei der vier dort stationierten Menschenschiffe ausgeschaltet. Eines der nicht zerstörten war die Pillar of Autumn, die in den nachfolgenden Spielen eine große Rolle spielt. Captain Cutter schafft es mit Hilfe von Sergeant Forge, die Hauptstadt Arcadias, Perth, einzunehmen. Die Allianz errichtet außerhalb der Stadt eine Schildkuppel, wobei es den Menschen zusammen mit den Spartans gelingt, in diese einzudringen. Hier stellt sich heraus, dass die Allianz dabei ist, einen Scarab zu bauen. Der Prophet des Bedauerns gibt dem damaligen Gebieter den Auftrag, Professor Anders zu entführen, da sie die Blutsväter-Kriegsschiffe aktivieren könnte. In einem Kampf zwischen Forge, Anders und dem Gebieter unterliegt Forge. Bevor er jedoch getötet werden kann, ergibt sich Anders. Die Allianz flieht mit ihr an Bord, wird jedoch sofort von der Spirit of Fire verfolgt. Auf dem unbekannten Planeten, auf dem sie landen, tritt zum ersten Mal die Flood in Erscheinung. Der Gravemind der Flood gibt Serena, der KI des Schiffs, ähnlich der Cortana, Aufträge, die sie ausführen muss. Die Spirit of Fire wird in ein Loch gezogen, von Wächtern angegriffen und landet in einer Schildwelt, die von den Blutsvätern geschaffen wurde. Beim Versuch herauszukommen wird das Schiff vom flüchtenden Allianzschiff mit dem Prophet des Bedauerns beschädigt. Der Gebieter benutzt Anders, um die Blutsväterflotte zu aktivieren, was ihm auch gelingt, wobei Anders jedoch flüchten kann. Sie wird von den angreifenden Flood von Forge gerettet. Captain Cutter und Serena beschließen, die künstliche Sonne des Planeten zu sprengen und somit die Allianzflotte und die Flood zu zerstören. Auf dem Weg zur Sonne werden Forge und die Spartans von dem Gebieter und den Eliten angegriffen. Forge tötet den Gebieter, ist jedoch so stark verletzt, dass er beschließt, den Kern selbst zu zünden und sich dadurch zu opfern. Die Spirit schafft es gerade noch rechtzeitig, aus dem Portal zu treten, bevor der Stern explodiert. Anders und ein Großteil der Crew gehen in den Cyberschlaf. Am Ende sieht man das Schiff Richtung Heimat fliegen. Ob sie jemals dort ankommen werden oder davor von der Allianz zerstört werden, bleibt ungewiss. Die Charaktere. Im Grunde sind nur Forge, Anders, Cutters und Serena wichtig. Forge übernimmt quasi die Rolle des Master Chiefs. Zwar ist er kein Spartan, jedoch der Held, den man spielt. Anders und Cutters bekommen in dem Spiel nicht so wirklich viel Tiefe verliehen, sondern handeln eher im Hintergrund. Serena ist ebenso wie Cortana in den späteren Teilen eine künstliche Intelligenz. Davon abgesehen kann man nicht wirklich viel über sie sagen. Was hat mir gefallen? Die Idee und deren Umsetzung. Ein Echtzeitstrategiespiel für die Xbox 360 zu planen und dann auch noch so umzusetzen, ist bemerkenswert. Die Steuerung geht gut von der Hand, wobei man auf jeden Fall länger üben sollte, um sie wirklich zu beherrschen. Außerdem sind die Cutscenes verblüffend hübsch. Da sie nur Filme sind und man interagieren kann, wurden sie natürlich nachgerendert, sind aber trotzdem nett. Was hat mir nicht gefallen? Das Storytelling. Wie immer bei Halo ist diese Story so verwirrend, dass man eigentlich gerne am Ende bzw. am Anfang einer Mission ein Was bisher geschah sehen würde. Der Laie bekommt während des Spiels nur einen Bruchteil der doch sehr spannenden Geschichte mit, was einfach nur daran liegt, dass viel zu viel auf einmal passiert. Außerdem ist das Spiel bockschwer, finde ich zumindest. Ha, Noob! Ja, ist klar. Diese Mission, bei der man 20 Minuten lang Schiffe bewachen muss, während Menschen von der Allianz in eben jene flüchten, ist einfach abartig. Sogar auf normal muss man sich einfach extrem konzentrieren, weil ständig Banshees kommen, die Schiffe angreifen, und man aber erst dann ein Feedback bekommt, wenn die Energie des Schiffes schon so stark gesunken ist, dass man im Grunde gar nichts mehr machen kann. Halo Reach. Das Spielsystem. Halo Reach ist das eigentliche Prequel zu Halo Combat Evolved. Während Halo Wars relativ wenig mit der eigentlichen Geschichte der Pillar of Autumn, Cortana und den Halo-Ringen zu tun hat, kommen eben jene Dinge in Halo Reach zur Sprache. Wie schon bei Halo 3 ODST und Halo Wars, schlüpft man bei Halo Reach nicht in die Rolle des Master Chiefs, sondern in die von Nummer 6. Einem gesichtslosen Hansel aus dem Noble Team, bestehend aus, wer hätte das gedacht, 6 Spartans. Außerdem ist Reach das letzte Halo-Spiel vom Entwickler Bungie. Die Story. Wir befinden uns auf dem titelgebenden Planeten Reach. Mit Noble 6 wird das Team wieder komplettiert. Colonel Holland schickt die Spartans los, um zu sehen, warum ein Relais auf Reach ausgefallen ist. Statt Rebellen anzutreffen, treffen sie auf die Allianz. Nachdem er in der nächsten Mission die Schwertbasis verteidigt hat, wird 6 mit dem Scharfschützen June beauftragt, den Feind auszuspähen, um seine Stärke festzustellen. Als eine riesige Invasionsarmee entdecken, werden die Daten sofort übermittelt und die Spartans zurückbeordert. Am nächsten Tag greift das UNSC die Allianz an, um eine Kuppel zu zerstören, die als Schutz für weiteren Nachschub dient. Als dieses zerstört wird, taucht ein riesiges Allianzschiff auf, das die Fregatte Grafton zerstört. Cat entwickelt einen Plan, um den Supercarrier der Allianz aufzuhalten. Die Rede ist von der Mission im Weltall. Dieses Vorhaben geht auf, jedoch opfert sich George, damit er eine Bombe nahe dem Supercarrier zünden kann. Kurze Zeit später taucht jedoch die gesamte Allianzflotte auf, was einen Sieg auf Reach nahezu unmöglich macht. Noble 6 hilft dabei, die Stadt New Alexandria zu evakuieren. Die Stadt wird verglast und Cat auf dem Weg zu einem Atomschutzbunker von einem Scharfschützen erschossen. Das übrig gebliebene Team bekommt den Auftrag, zurück in die Schwertbasis zu gehen und die restlichen Daten zu zerstören. Dies war ja nur ein Vorwand. In Wirklichkeit soll das Team das Labor der noch lebenden Dr. Halsey schützen, damit das Paket zu dem letzten Evakuierungspunkt des Kontinents geflogen werden kann. Bei dem Paket handelt es sich um die künstliche Intelligenz Cortana, bekannt aus den vorherigen Halo-Teilen. Offensichtlich weiß Cortana um die Halo-Ringe und was sie bedeuten. Emil, Sex und Carter machen sich auf dem Weg zur Pillar of Autumn, um das Paket abzuliefern. Carter opfert sich, um einen Scarab auszuschalten. Emil und Sex erreichen das Schiff und versuchen, die Landezone zu säubern. Emil stirbt beim Kampf mit den Bodentruppen, während Noble 6 das Paket überbringen kann und der Pillar of Autumn die Flucht ermöglicht. Noble 6 bleibt auf Reach zurück, tötet noch einige Eliten, die ihn jedoch aufgrund der schieren Masse umbringen. Die Charaktere. Jeder der Charaktere hat so seine Besonderheit. Carter ist der Captain, Cat das Hirn, George der Kräftige, Emil der Ernste und June der Typ, der keinen interessiert. Noble 6 spricht während des Spiels nicht, was wohl zum einen an den Chief erinnern soll und zum anderen unterstreicht, dass man selbst Noble 6 ist und die Stimmausgabe bewusst weggelassen wurde. Was hat mir gefallen? Um es ganz doof zu sagen, das Spiel. Man wusste von vornherein, dass Reach verglast wird und man es garantiert nicht schaffen wird, irgendwas zu erreichen. Aber diese kleinen Siege, die man im Spiel feiert, bevor die Allianz mit etwas Größerem kommt und alles vernichtet, sind großartig. Beispielsweise als man die Kuppel zerstört und plötzlich ein riesiges Schiff kommt, was alles wieder zerstört. Anschließend vernichtet man das riesige Schiff. Was passiert? Es kommen noch mehr von diesen Schiffen. Allein schon die gewaltige Masse der Allianz, die man im Nachtlevel sieht, ist phänomenal. Im Spiel sind außerdem auch Gänsehaut und What the Meep Elemente. Als Cat zum Beispiel ohne Ankündigung erschossen wird, ist man erstmal verwundert. Was hat mir nicht gefallen? Dass man nicht den Master Chief spielt, ist verständlich. Ein bisschen mehr Tiefe für den eigenen Charakter habe ich mir dennoch gewünscht. Ansonsten ist diesem Spiel nicht viel mehr anzukreiden. Was manche vielleicht noch bemängeln mögen, ist die Tatsache, dass, obwohl das Spiel zeitlich vor dem ersten Teil spielt, trotzdem andere und verbesserte Technologie verwendet werden kann. Wer das aber behauptet, sagt aber auch, dass früher alles besser war. Halo Combat Evolved und Anniversary. Das Spielsystem. Vor 10 Jahren für die erste Xbox erschienen, ebnete Halo Combat Evolved den Weg für zukünftige Ego-Shooter und legte die Latte verdammt hoch. Er hat Latte gesagt. Am 15. November diesen Jahres kommt mit Halo Combat Evolved Anniversary ein HD-Remake des Erstlings. Die Story. John alias Spartan 117 alias Master Chief, einer der coolsten Videocharaktere aller Zeiten. Und genau den spielt man. Das Spiel startet an Bord der Pillar of Autumn, befehligt von Captain Keyes. Der Chief wird aus dem Kälteschlaf aufgeweckt und damit beauftragt, Cortana zu evakuieren, um sie den Zugriff der Allianz zu entziehen. Nach der Landung auf der Ringwelt Halo macht sich der Chief auf die Suche nach Captain Keyes, der von der Allianz gefangen genommen wurde. Dafür begibt er sich zum Kartenraum, in dessen Kontrollraum sich die Waffe Halos aktivieren lässt. Nachdem der Chief dort eingedrungen ist, erfährt Cortana, worum es sich bei Halo wirklich handelt. Auf dem Weg zu Keyes macht Spartan 117 Bekanntschaft mit der Flood, die sich auch auf Halo ausgebreitet hat. Außerdem trifft er auf den liebenswürdig wirkenden Illuminaten 343 Guilty Spark. Dieser behauptet, eine Lösung für das Flood-Problem zu haben. Als sie zurück im Kontrollraum sind, erklärt Cortana, dass die Lösung, von der der Illuminat redet, die ist, die Flood auszuhungern, indem er ihr alle Nahrung im Umkreis von 25.000 Lichtjahren nimmt. Anders ausgedrückt, Halo soll gezündet werden und alles intelligente Leben vernichten. Der Plan ist nun, die Reaktorkerne der abgestürzten Pillar of Autumn zu zünden und Halo zu zerstören. Auf einem von der Flood verseuchten Schiff trifft der Protagonist auf Keith, der jedoch bereits von der Flood assimiliert wurde. John entnimmt ihre Neuralimplantate, überlebt den Reaktorkern des Schiffs und schafft es kurz vor der Explosion, die Halo zerstört, zu entkommen. Es stellt sich heraus, dass niemand, der auf Halo war, überlebt hat. Mit einer Ausnahme. Nach dem Abspann sieht man eine Filmsequenz, in der der Illuminat gezeigt wird. Die Charaktere. Captain Keith ist der Stereotyp eines Captain. Alt, Veteran, erfahren und risikobereit. Der Master Chief ist einfach einer der tollsten Videospielcharaktere. Er ist so cool, dass er nie aus dem Kälteschlaf hätte aufwachen können. Ha! Er wird von allen geehrt, obwohl im Grunde niemand etwas von ihm weiß, außer seinen Namen. Und gerade das ist so super. Dieses Geheimnisvolle, was der Chief umgibt, ist klasse. Was hat mir gefallen? Die Story im Allgemeinen und der Chief im Speziellen. Ich habe Halo 1 nach Halo 3 gespielt, weil ich vor der Xbox 360 eine PS2 hatte. Die Grafik hat mich also in eine Zeit erwischt, in der man Besseres gewohnt war. Für damalige Verhältnisse mag sie vielleicht nett gewesen sein, aber aus heutiger Sicht ist es eher grausam. Deshalb freue ich mich schon auf das HD-Remake Mitte des Monats. Was hat mir nicht gefallen? Die Mission in der Bibliothek. Es sah alles gleich aus. Alles. Grau auf Grau in Grau neben Grau. Das ist unfassbar. Überall war die Flood und man hatte einfach keine Orientierung. Wirklich furchtbar. Ich hoffe, dass das im HD-Remake wirklich besser gemacht wurde, damit man etwa ansatzweise weiß, wo man hingehen muss. Halo 2. Das Spielsystem. Knapp 3 Jahre nach Halo 1 steht Halo 2 nun in den Regalen der Kaufhäuser und Xbox-Besitzer. Mit Neuerungen wie der Möglichkeit, 2 Waffen gleichzeitig zu tragen und nicht nur den Chief, sondern auch den Gebieter zu spielen, wird Halo 2 von den Anhängern der Reihe geliebt. Für nächstes Jahr wird auch hierfür ein HD-Remake erwartet. Die Story. Das Spiel könnte kaum unterschiedlicher anfangen. Auf der einen Seite wird der Master Chief als Held gefeiert, auf der anderen Seite wird der Anführer der Allianzflotte zum Tode verurteilt bzw. zum Gebieter ernannt. Die Erde wird von einer kleinen Flotte der Allianz angegriffen, die jedoch von keiner menschlichen Existenz auf dem Planeten wussten und auf der Suche nach einem Artefakt waren. An Bord eines Schiffes befindet sich der Prophet des Bedauerns, der zusammen mit den restlichen Überlebenden fliehen muss. Miranda Keith, Tochter von Jacob Keith, Avery Johnson und Spartan 117 folgen ihnen. Der neue ernannte Gebieter wird auf eine Selbstmordmission geschickt, um Ketzer, die große Reise ablehnen, umzubringen. Nachdem diese ermordet wurden, findet der Gebieter den Illuminaten 343 Guilty Spark wieder. Tartarus, der Anführer der Brutes, nimmt ihn gefangen. Ein Wettrennen beginnt, als sowohl die Allianz als auch die UNSC von der Existenz eines weiteren Rings mit dem Namen Halo Delta erfahren. Der Master Chief schafft es, den Propheten des Bedauerns zu töten. Die 2 überlebenden Hierarchen, die Propheten der Wahrheit und der Gnade, reaktivieren die Wachen und lassen sie durch Brutes ersetzen. Der Gebieter versucht indes, in Besitz eines heiligen Symbols zu gelangen, welches für die Einläutung der großen Reise wichtig ist und somit die Gunst der Hierarchen wiederzuerlangen. Er bricht in die Bibliothek ein, die von der Flood verseucht ist, und setzt Keith und Johnson außer Gefecht, um mit den Index zu sichern. Tartarus erscheint, nimmt die Menschen sowie den Index an sich und stößt den Gebieter in eine Schlucht. Der Gravemind gibt dem Gebieter und dem Chief den Auftrag, die Aktivierung des Halo-Rings zu verhindern. Spartan 117 landet in der Stadt High Charity, wo der Prophet der Wahrheit gerade eine Rede über die Ereignisse und Unruhen der Allianz erzählt und den Beginn der großen Reise durch die Aktivierung des Halos voraussagt. Als der Master Chief versucht, ihn umzubringen, schafft er es zu entkommen. Währenddessen löst sich die Allianz aus Brute und Eliten langsam auf. Die Hierarchen sehen die Eliten nicht mehr als Teil der Allianz an, was zu einem Kampf zwischen den beiden Parteien führt. Der Prophet der Wahrheit übergibt Tartarus den Index, Keys und den Illuminaten, damit er die große Reise einläuten kann. Bei Gefechten mit der Flood stirbt der Prophet der Gnade, während Cortana versucht, den Reaktor der In Amber Clad, falls der Gebieter versagt, zu zünden und somit Halo zu zerstören. Tartarus versucht mit Hilfe von Keys und 343 Guilty Spark, den Ring zu aktivieren. Als der Gebieter die Gruppe erreicht, fragt er den Illuminaten, was Halos Zweck ist. Er erklärt ihm, dass sie als Waffe zur Vernichtung sämtlichen intelligenten Lebens in der Galaxie gedacht seien. Der Gebieter erkennt den Verrat der Hierarchen und versucht, Tartarus umzustimmen. Tartarus will den Ring dennoch zünden und versucht, den Gebieter zu töten. Hierbei stirbt Tartarus und Keith schafft es, den Ring wieder abzuschalten. Dabei werden alle Ringe in eine Art Stand-by-Modus versetzt, sodass alle gleichzeitig von der Arche aus gezündet werden können. Die Charaktere. Der Gebieter ist eine der wenigen Personen bei der Allianz, die wirklich mitdenken. Er bemerkt den Unfug von der großen Reise und der damit verbundenen Zerstörung allen Lebens und versucht, diese zu verhindern. Die Hierarchen werden sehr gut mit ihrer Überzeugungskraft und ihrer Religion dargestellt. Was hat mir gefallen? Die Neuerungen gegenüber Halo 1 wurden sehr gut umgesetzt. Dass man nicht nur den Chief spielt, sondern auch Missionen mit dem Gebieter bestreitet, tut dem Spiel auf mehreren Ebenen gut. Auf der einen Seite sieht man die Geschichte aus mehreren Blickwinkeln, auf der anderen Seite spielen sich die Protagonisten sehr unterschiedlich, was herausfordernder ist, als nur eine Person zu steuern. Was hat mir nicht gefallen? Im Grunde nichts. Für die damalige Zeit war die Grafik verblüffend hübsch, nehme ich zumindest an, da ich auch diesen Teil erst nach Halo 3 gespielt habe. Mir fällt tatsächlich nichts ein, was man hätte besser machen können. Halo 3 ODST. Das Spielsystem. Als Standalone-Add-on zu Halo 3 ist es zeitlich zu der gleichen Zeit wie Halo 2 einzuordnen. Man übernimmt diesmal nicht die Rolle des Master Chiefs, sondern die eines gewöhnlichen ODST-Soldaten. ODST steht hierbei für Orbital Drop Shock Trooper, also eine Elite-Truppe der UNSC. Die Story. Ich gebe zu, ich habe bis zum heutigen Tag Halo 3 ODST noch nicht durchgespielt. Die Story hat aber ohnehin verblüffend wenig mit dem richtigen Halo zu tun. Als Neuling in der Gruppe wird man mit den anderen ODST auf die Erde geschleudert. Bei der Landung kommt es jedoch zu einem Unfall, sodass man erst 6 Stunden nach dem Absprung aufwacht. Die Schlacht ist gelaufen und womöglich jeder andere aus dem Team tot. So macht sich der Rookie auf, um zu erfahren, was passiert ist. An diversen Orten findet er Hinweise auf die Schlacht. Sobald er einen solchen Ort entdeckt, wechselt die Perspektive in die der entsprechenden Person. Im Grunde passiert eh nichts Großartiges. Die ODST landen auf der Erde, kämpfen überall und sind irgendwann alle tot. Ende der Geschichte. Nix Propheten, nix Halo, nix Master Chief. Fertig. Die Charaktere. Ähnlich wie bei Halo Reach spielt man mal wieder einen gesichtslosen Niemand, der erstmal nichts drauf hat außer Zahnbelag. Er hat von Anfang bis zum Ende nicht wirklich eine Persönlichkeit, sodass man im Grunde nichts über ihn sagen kann. Eine Neuerung im Vergleich zu den anderen Halo-Teilen ist, dass man ihn tatsächlich ohne Helm spielen kann. Das Gesicht von ihm ist jedoch so, dass man nicht wirklich den Helm absetzen möchte. Was hat mir gefallen? Die Idee, dass man in einer quasi offenen Welt nach Artefakten sucht, um dann die entsprechende Situation aus einer anderen Perspektive wiederzuerleben, ist super. Das Visier ist praktisch, aber unglaubwürdig. Warum sollte ein gewöhnlicher ODST etwas haben, was der Chief nicht hat? Was hat mir nicht gefallen? Die offene Stadt. Die ist nämlich nicht gerade schön anzusehen. Wenn man schon Open World in ein Spiel packt, dann doch bitte so wie in Assassin's Creed. Da kann man sich wenigstens mal 5 Minuten auf ein Haus setzen und sich alles angucken und das auch noch toll finden. Bei Halo ODST ist alles sehr trist, alles ist kaputt und nur die wenigsten Häuser sind begehbar. Das trägt zwar zur Atmosphäre bei, ist aber trotzdem nicht wirklich gut anzusehen. Eigentlich will man doch eh nur weiter zur nächsten Mission. Da halten die Brutes, Grunts und Jäger auf der Map einen eher auf, anstatt dass man Spaß am Gefecht hat. Halo 3. Das Spielsystem. Endlich auf der Next-Gen-Konsole Xbox 360 angekommen, endete im September 2007 die Story von Halo. Zum vorerst letzten Mal schlüpft man in die Rolle des Master Chief und macht sich auf, die Arche zu zerstören, damit die Halo-Ringe niemals gezündet werden können. Die Story. Die Allianz ist auf der Erde gelandet, die Eliten kämpfen jedoch auf der Seite der Menschen. Deswegen arbeitet der Gebieter und der Master Chief nun gemeinsam gegen den Propheten der Wahrheit und die Brutes. Der Chief soll eskortiert werden, wobei der Pelican, der ihn zur Basis bringen soll, von Phantoms überfallen wird. Sergeant Johnson wird gefangen genommen, wodurch es am Chief und dem Gebieter liegt, ihn wieder zu befreien. Bei der Basis angekommen, trifft der Chief auf Captain Miranda Keyes. Lord Hood übermittelt einer Videokonferenz, was die Allianz in den Ruinen von New Mombasa gefunden hat. Er will ein Bombardement des Objekts, wobei zuerst die Luftabwehr ausgeschaltet werden muss. Die Konferenz wird je unterbrochen, als der Prophet der Wahrheit plötzlich eine Videobotschaft schickt, in der er die Menschen als Ungeziefer bezeichnet und vorhersagt, dass die Verglasung des Planeten nicht aufzuhalten sein wird. Die Basis wird angegriffen, jedoch vom Master Chief notgesprengt, als alle evakuiert waren. Er macht sich auf nach Voy, um dort die Luftabwehrstellung zu zerstören. Ein Portal zur Arche wird geöffnet, durch das die Allianzkreuzer fliegen. Kurz darauf stürzt ein Schiff nahe Voy ab. Die Flood ist gelandet. Im Schiff findet Spartan 117 zusammen mit dem Gebieter eine Nachricht von Cortana, die in Halo 2 auf High Charity zurückgelassen wurde. Die Nachricht ist beschädigt, kann jedoch mit Hilfe des Illuminaten wiederhergestellt werden. Cortana geht es schlecht und muss unbedingt gerettet werden. Chief und Gebieter fliegen mit der Flotte, der Eliten und dem UNSC-Schiff Forward unto Dawn durch das Portal und gelangen zur Arche. Auf der Arche angekommen will der Chief die Aktivierung der Ringe verhindern. Er durchbricht 3 Barrieren, um zu dem Kontrollraum zu gelangen, in dem sich der Prophet verschanzt hat. Kurz zuvor landet die Flood mit High Charity auf der Arche. Um den Propheten aufzuhalten, schließt der Master Chief mit dem Gravemind einen Pakt und hilft ihm, an den Hierarchen im Kontrollraum zu kommen. Der Gebieter tötet den Propheten der Wahrheit, der zuvor Commander Keyes umgebracht hat. Nachdem der Pakt mit dem Gravemind erfüllt ist, wechselt dieser die Seite. Die Flood greift nun den Chief an. Da High Charity auf der Arche ist, kann Cortana gerettet werden. Der Chief leitet die Zerstörung von High Charity ein, durch die auch der Gravemind zerstört wird. Nun gilt es, die Ausbreitung der Flood zu unterbinden. Die Einrichtung 04 aus Halo 1 ist wieder im Bau und muss zerstört werden. Der Illuminat will ihn jedoch beschützen, da es seine Einrichtung ist. Sergeant Johnson wird von 343 Guilty Spark getötet, der jedoch danach von Gebieter und dem Chief vernichtet wird. Sie leiten die Feuersequenz ein und flüchten mit der Forward unto Dawn von Halo. Die Feuersequenz wurde allerdings bereits gestartet und das Schiff wird in 2 Teile gerissen. Beide überleben den Vorfall, wobei nur der Gebieter zur Erde zurückkehren kann. Der Master Chief ist hingegen mit der künstlichen Intelligenz Cortana im anderen Teil des Raumschiffs und setzt sich in einer Kapsel an Bord in Zyrostase, um die Zeit, bis ein von Cortana ausgesandter Notruf beantwortet wird, zu überstehen. Mit den Worten »Wecken Sie mich, wenn Sie mich brauchen«, setzt er sich in den Kälteschlaf. Die Allianz zieht von der Erde ab und beendet den Krieg. Was hat mir gefallen? Halo 3 war mein erstes Spiel auf der Xbox 360, die ich erst Ende 2007 gekauft habe. Dementsprechend beeindruckt war ich von der Grafik. Wie großartig ich es fand, dass man Einschusslöcher sieht, wenn man auf einen Stein schießt, und wie realistisch sich die Pflanzen bewegen, wenn man sie berührt, werde ich nie vergessen. Was hat mir nicht gefallen? Leider wieder einmal das Storytelling. Die Missionen dauerten jeweils etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde, wobei sich innerhalb des Levels mehrmals die Aufgaben ändern. Warum man was wie macht, versteht man irgendwann überhaupt nicht mehr. Ein Halo-Film finde ich deswegen sehr wünschenswert. Angeblich arbeitet Steven Spielberg momentan daran. Halo 4. Auf der E3 2011 wurde in einem einminütigen Teaser Halo 4 gezeigt. Die neue Trilogie wird vom Entwicklerstudio 343 Industries produziert, die auch schon maßgeblich zusammen mit Bungie an allen anderen Halo-Teilen beteiligt waren. Der Trailer sagt im Grunde nur eins aus: The Chief ist zurück. Cortana ruft ihn um Hilfe, woraufhin er aus dem Kälteschlaf erwacht. Er fliegt mittels Jetpack durchs Raumschiff und sieht ein riesiges Portal, auf das er geradewegs zusteuert. Die Antwort auf die Frage, was sich dahinter verbirgt, wird erst 2012 gegeben, denn dann soll Halo 4 rauskommen. Angekündigt wurde, wie erwähnt, eine Trilogie für die Xbox 360. Meine Theorie dazu ist jedoch, dass Halo 5 Ende 2013 als Launch-Titel für eine Xbox 720 oder wie sie auch immer heißen wird, erscheint. So, und das war's eigentlich auch schon mit der heutigen Folge. Ich habe die komplette Halo-Reihe durchbesprochen. Wenn's euch gefallen hat, wie ich das gemacht habe, von wegen jedes Spiel einzeln besprochen, dann jeweils nur die Story zusammengefasst und da jeweils dazu noch meinen Senf dazu gegeben, dann sagt mir das auch bitte, wie ihr das fandet und ob ich sowas auch mit anderen Spielen machen soll. Wenn ja, mit welchen? Zumindest bei Assassin's Creed habe ich das noch geplant, da es im Grunde meine Lieblingsreihe ist, weil ich die sogar noch mehr mag als Halo. Sagt mir doch einfach mal, wie findet ihr das? Ist das super, was ich mache? Soll ich besser aufhören? Soll ich es anders erzählen? Würde mich freuen, wenn ich irgendwie Feedback dazu kriegen würde. Ansonsten danke ich wieder einmal HRMNZR. Ich weiß auch nicht, warum der sich so nennt. Wie wird das ausgesprochen? Rumpsch. Naja, egal. Ich finde den Titel Intense, den ich als Intro und Outro verwendet habe, der jetzt gleich auch im Hintergrund wieder einlaufen müsste. Vielen Dank dazu und wir hören uns bei der nächsten Folge, die voraussichtlich zu Assassin's Creed kommen wird, aber erst dann, wenn er schon erschienen ist. Ursprünglich hatte ich das auch bei Halo geplant, aber dann habe ich mir wiederum gedacht, so, naja, dann müsste ich ja im Grunde Halo und Assassin's Creed gleichzeitig machen, weil die am selben Tag rauskommen. Und bei Halo ist es ja doch nur ein HD-Remake vom ersten Teil, also ich meine, warum soll ich da überhaupt eine große Folge machen? Beziehungsweise warum soll ich den erst dann machen, weil man die Story im Grunde eh schon kennt. Deswegen habe ich die Folge jetzt gemacht. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt es mir in den jeweiligen Kommentaren. Erzählt es euren Freunden und Verwandten, was ich hier mache. Und wir hören uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss.